Lina Romar, nach dem gleichnamigen Roman von Joachim Ringelnatz. Hörspielbearbeitung Thomas Gerwin. Erfolgreichen Razzia, 4 Spielhöllen auszuheben und in der Motzstraße 296 die Eheleute Krusis zu verhaften, die dort gegen Eintrittsgeld eine Nacktvorstellung gaben. Sie waren beide heißen Blutes trunken. Auch von einem ausgesuchten Wein und von ungewöhnlichen Worten berauscht. Er rief sie Viga, ohne ihren Nachnamen zu kennen. Aber spät morgens, als der Schlaf sie doch übermannte, betrachtete Gustav lange und nahe die Falten in Vigas Gesicht und das Tal zwischen ihren Brüsten und stand behutsam auf, um nackt und glücklich durch das Zimmer zu wandern. Er liebte den geheimnisvollen Modergeruch, der aus Gasthofkommoden strömt. Er las 7 Haarnadeln auf, die sich zwischen die Sofapolster verkriechen wollten. Und Viga war wieder erwacht, denn sie sagte: Wenn wir jetzt stürben, dann würde kein Mensch uns hier suchen. Hierauf stieg auch sie aus dem Bett, hoch und schlank, und stellte sich hinter Gustaven und lugte mit ihm zum Fenster hinaus auf den Kleinstadtmarkt, der für andere Leute unansehnlich, nun überdies vom Regen verdüstert war. Und eine fast vergessene Stadt in weiter Ferne hieß Berlin. In einem Abteil der Ringbahn fand man eine angebohrte Zinnbüchse, die, wie festgestellt wurde, die Überreste des im April eingeäscherten Rennfahrers Zierbold enthielt und vermutlich von einem enttäuschten Dieb. Eintreffe, 2 Uhr nachts, leerter Bahnhof, Enkelchen. Selbstverständlich holen wir sie ab. Du, Gustav, wirst ihre Koffer tragen. Solche Provinzler fallen immer Kerlen in die Hände. Was für Kerle? Alberne Frage. Schwindler. Kerle, die das Gepäck abnehmen und damit verschwinden. Oder die Fremde in ein nahes, anständiges Hotel bringen wollen und sie dann per Auto meilenweit in eine Kaschemme verschleppen, wo der Chauffeur mit unter einer Decke spielt und ihnen noch 50 Mark abknöpft, ehe sie im Schlafe ausgeraubt und erwürgt werden. Man liest es doch täglich. Frau Purmann, von würdelosen Paketen umpuffert, rudert im dicksten Strudel mit Gesten einer Ertränkenden, aber genau betrachtet offensiv. Sie schimpft, anfangs weinerlich, weil unbestimmt. Empörend, unerhört. Hutnadel? Schimpft jedoch nur halblaut, denn Gustav hinter ihr wäre imstande zu kichern. Der Schaffner flucht rückwärts. Zurückbleibende knurren oder bellen dem überfüllten Wagen nach. Sozialistisch, wilhelminisch, anarchistisch. Dass er seiner grauhaarigen Gönnerin den Arm beim Aussteigen bietet, dass er den Hauptteil des sehnendehnenden, kompromittierenden Gepäckes schleppt, versteht sich. Aber seine Grimasse faltet sich zunehmend ärgerlich, gleich einem Wurstzipfel. Und er keucht ihr hinterdrein durchs Gedränge wie in einer Polonaise um Säulen herum. Schall und Rauch. Dass um diese Stunde vor der Passage ein Spalier von Zeitungsweibern betet. Abendzeitung, hier die Abendzeitung am Deit. So es entgeht, Elfchen. Sie rennt vorwärts, streckenweise in einer Art hinkenden Galopps. Nicht mehr Dame, kaum noch Mensch. Schneidet eine Diagonale durch die Kurse der Fahrzeuge und Fußgänger. Durch witzige Zänkereien, wunde Melodien, groteske Ansprachen von Händlern und Bettlern. Nur 5 Gramm Kartoffeln und ich wäre glücklich. Sie schüttelt energisch den Kopf. Alle Bettler heucheln. Aber einem davon schenkt Elfchen eine geborstene Zigarre von Heinz. Wer nur arbeiten wollte. Arbeit ist genug da. Das Wort ist unter friedfertigen Bürgern aktuell. Das beruhigt das Gewissen und legitimiert auskömmlich eine politische Tendenz. Nur Nörgler oder Idealisten suchen mehr aus dem Satz heraus zu sophorestaurieren. Trunkenbolde rempeln an. Matrosen stechen freche Blicke in fremde Blusenausschnitte. Schauläden rufen an. Hier Hummer, Langusten, Ananas, Gänsebrüste, Blumenkohl, Trauben, indische Vasen mit Ingwer und große französische Birnen. So gefällig aneinander gehäuft, dass sattgespeiste Künstler es dankbar anstaunen. Es aufsuchen wie eine Sezession. Wucherpreise. Pompöse Blumenarrangements locken O's und A's heraus. Aber sie sind lange nicht so geschmackvoll wie in Bayern. Man weiß, wie sparsam Elfchen einkauft. Sie ersteht ein paar Schnürsenkel für eine Mark und spottbillige Schuhwichse und viele lieblich gelbe Keks für wenig schmutziges Papiergeld. Die Keksbehältelchen. Man wird gemütlich einig schwatzen, ohne auf Widerspruch zu stoßen. Über Augsburg, wie ganz anders, unvergleichlich besser man in Augsburg lebte. Vor geschminkten, auffallend behängten Frauenzimmern lacht Elfchen herausfordernd laut. Gustav trägt einen der unzähligen revolutionären Teufel in sich, der immer heraus will, um im Wahne einer objektiven Gerechtigkeit zu protestieren. Jetzt etwa zu rufen: Alle Straßenmädchen sind zunächst nett. Gustav gibt sich Mühe, den Teufel zurückzuhalten. Aber es verstimmt, wenn man unterdrückt, was heraus will. Schenken und Geschenke nehmen, das ist eine Kunst, die... Still, Teufel! Nächsten Sonntag darf Gustav bei Purmanns Gänsebraten speisen. Perserteppiche, alte Gebisse, Gold, Brillanten, Pfandscheine, Korken, Armeepistolen. Kauft oder tauscht gegen Lebensmittel. Isidor Rosenmilk, Spittelmarkt. Das beschämende Trinkgeldwesen ist abgeschafft, dafür der obligatorische Aufschlag eingeführt. Aber vor Leuten, was sage ich, vor Baronen, wie Kehlbaum, schwänzeln die Kellner devoter denn je. Denn der pocht eisern jeden Samstag auf das Trinkgeldgeben, wie auf seinen Stammsessel vis-à-vis dem für Damen und auf Fürstenberg auslese. Na, Herr Deters, wie gefällt Ihnen Berlin? Der Liefländer erwidert nur mit einem glücklichen Lächeln und einer Geste, etwa: Ach, klappt den Deckel drauf. Aber Kehlbaum schildert Deters Debüt und die Botschaftersgattin, die der Balte am ersten Tage im Café kennenlernte und die ihn in eine elegante und vergnügte Sozietät einführte. Daraus er 1000 Jahre später blutig und mit verschwommenen Reminiszenzen, aber ohne Brieftasche erwachte. Kehlbaum nützt die Gelegenheit, von eigenen ersten Eindrücken zu berichten. Wie er neben den adretten Noske-Soldaten durch die Siegesallee marschierte, und wie er so furchtbar erschrak über den gigantischen hölzernen Nussknacker Hindenburg. Und konnte sich dann gar nicht trennen von der Säule mit dem goldenen Engel im Unterrock. In Kehlbaums betriebsamen Stammlokal, in dieser Räucherkammer, gibt es außer Deters keine Zuhörer. Der anständige expressionistische Maler Knauer verteidigt holprig seine unangegriffene Zukunft im Prinzip. Gustav atmet im Sinne einer nur halbseitigen politischen Polemik. Blasewitz redet jovial auf Edith ein über schwach gesalzenen Kaviar, französische Küsse und Poularden von Lelon. Edith raucht seine Ägypten, aber antwortet nicht. Und niemand außer ihm spricht mit ihr. Aber wäre Edith nicht zugegen, jedermann würde das ansehnliche, treuherzige und trinkfeste Mädchen vermissen. Was sollen werden, wenn die Sektquelle Fürstenberg einmal versiegt? Vielleicht kommt es mit dem Staatsbankrott. Jedermann, auch Noctavian, der bei Aufbruch erst eintrifft, will die Zeche bezahlen. Gustav, weil er weiß, dass letzten Endes doch Kehlbaum oder Blasewitz das erledigen werden. Deters, den armen Kunstmaler, hat sein Stipendium aus Kopenhagen mit dänischem Gelde herübergeschickt und die Valuta machte ihn auf dem Grenzfaden zum reichen Manne. Man torkelt weiter. Im Berliner Größenwahn neigen sich verschrobene Stirnen, grüßen Hüte flüchtig und geheimniseinig. Man gerät nach Polizeistunde in verbotene Bars, die nur eingeweihten Gentlemännern sich nach Geheimsignal auftun. Und wo tanzende Naktissen, siedende Musik, einem unvermerkt teuren, schlechten Sekt einflößen. Denn das geknechtete Berlin schlemmt und tanzt, wie man in Paris tanzte, vor dem Geköpftwerden. Und wie begeistert weiß Dieters, Berlin zu rühmen. Manchmal versagen ihm plötzlich die Worte. Aber dann, viel anschaulicher, vollendet er den Satz durch eine gewisse gewinnende Handbewegung, annähernd so, als striche er fein sanft ein Stäubchen vom Tisch. Fürstenberg-Auslese mündet in ein tosendes Meer. Dieters und Gustav finden sich, küssen sich, reden sich fortan mit Du an. Sie fallen umschlungen immer wieder in Schneehaufen und schwärmen, sich wieder aufrichtend, umschlungen weiter von 1001 Nächten der Tauentzienstraße. Der baltische Hühne packt vorübergehende Männer am Arm und fragt seinen neuen Freund: Gustav Gastein, soll ich den für dich verprügeln? Nein, danke, lass den harmlosen Soldaten. Er hat uns doch nichts getan. Aber Dieters schüttelt erst nochmals sein Opfer. Du? Wenn du ein Wort gegen meinen Freund Gastein sagst, dann... Kürzlich vermeldete Attentat unter den Linden mit bolschewistischen Umtrieben im Zusammenhang. Ich schenke sie dir, hat Gustav in Dieters Ohr geflüstert, als er die keck überrumpelte Nuscha vom Nebentisch heranschleppte. Frech für andere. So wurde ihm schon mancher Erfolg. Einfach fragen sie das Mädchen aus. Tipp, Mamsell. In einer Firma für Wohnungseinrichtungen. Der Chef hat sie aus Ostpreußen hier gelockt, ihr den wohlbezahlten Posten verschafft, hat das staunende Kind zunächst einmal städtisch eingepellt. Eine Modeagentur? Eine Modegarnitur für 2 Mille. Nun trägt die Eigensinnige zu dem täglichen Bordeaux-seidenen Kleide doch hartnäckig ihre alte, schmutzwollige, meinetwegen kleidsame Dorfmütze. Dr. Mulatti will mich später heiraten. Soll sie heiraten, denn er ist ihren Eltern befreundet, sendet wöchentlich Berichte nach dem Bauerngut. Und die Antwort ist immer Butter und Speck. Nuscha ahnt nicht, wie viel sie einmal von den Eltern mitkriegt. Und die Eltern ahnen wohl nicht, welchen Reichtum ihre 17-Jährige besitzt. Nuscha, wir sind nur simple, arme Künstler, besonders ich. Mein Freund wird einmal ein berühmter Maler. Oh, er ist ein lieber, urgoldiger Kerl. Hohe, reichere Kavaliere werden sich an dich heranpirschen. Gib reiflich Acht, ob du nicht manches Gute, auch manches Bessere bei uns findest. Nuscha füllt ihre Bürostellung aus. Sie verabscheut ihren Chef, den Mulatten, aber... Mir gefällt Berlin. Nach Geschäftsschluss speist sie zwischen Gustav und Dieters Gulasch zu 4 Mark. Nusch, warum ließest du damals, ehe ich dir Zeichen gab, den älteren, soliden Herrn abblitzen, der sich zu dir setzte? Nuscha kaut mit schamlosem Appetit. Weil er mir Geld anbot. Bald unterlässt es Gustav, seinen Freund noch unauffällig herauszustreichen. Sie liebt ihn schon, den starken, trotzäugigen Balten, der so zart, fast ehrfürchtig über Frauen denkt, liebt ihn mit all seinen Ungeschicklichkeiten und seinem ungekämmten Haar. Vielleicht sogar fühlt sie längst heraus, dass er eigentlich in der Fremde treu verheiratet ist. Dieters und Gustav äugeln sich zu. Welch ein Mädchen, welch ein seltener Fang. Still, weder langweilig noch gelangweilt, lauscht sie, wenn die beiden eine Stunde lang mit wenig Worten oder ohne Worte reden. Gustav erfindet allerhand Blödsinn. Wenn Nuscha lacht, macht sie erst den Mund ganz weit auf, wie ein Karpfen. Dann, 2 Sekunden lang, überlegt und begreift sie das Spaßige und dann folgt ein schmetterndes Silberlachen. Das bordeauxfarbene Faltenspiel, die Strümpfe. Bitte, Nuscha, steig mal auf den Stuhl. Nein, du willst nur meine Beine sehen. Warum auch nicht? Guck dir einmal die Straße auf Beine an. So wunderbar zeigt sich die Welt den Hunden. Ungefragt wird Nuscha nie aus ihrem eigenen Leben berichten. Etwa von ihrem Geschäft, wo doch die Kauflust parallel und verträglich mit der Preissteigerung ins Unermessliche wächst. Denn die Leute hassten danach, ihr Geld in Möbeln, Brillanten, Autografen oder im Bauch vor Besteuerung und Wegnahme zu schützen. Dieters weiß keine bloßen Höflichkeiten zu sagen. Doch innig beachtet er die Kühle an Nuschas Haut und Wesen und das Erwachen in ihr. Raffinement, Fraueninstinkt, Kampf. Dann führt Gustav seine Freunde zu einer Entdeckung. Am Zoo ist eine Stelle, da fährt die dunkel qualmende Stadtbahn über den menschensaugenden Viadukt, fährt mitten in ein fünfstöckiges Mietshaus hinein, hindurch und an einer düsteren, fensterlosen Häuserwand entlang, die riesig und seltsam gegen den Himmel absticht. Unter dem Viadukt geigt jemand auf einer Metallsaite, die sich über Besenstiel und Zigarrenkiste spannt. Es tönt wie Cello. Geters und Nuscha, Arm in Arm. Gustav umschwatzt sie, denn das Gefühl für solche warme Dreisamkeit beherrscht ihn wie ein Rausch. Gustav, Nuscha, Geters. Später in der Hochbahn spricht Geters eine Beobachtung aus. Ungelenk, mit kargen Worten. Die strengen, düster zurückhaltenden Blicke der Deutschen fielen ihm auf. Er sagt, es ist doch unbegreiflich, schauerlich, dass all die Menschen so viel entbehren müssen, was anderwärts... Hör mal, Dieters, wenn du heute Abend mit Nuscha zu den Boxern gehst, dann bleibe ich lieber zu Hause. Ich muss Briefe beantworten. Eine Frau von Sido bietet mir eine Au-pair-Stellung auf dem Lande an. Ich müsste im Garten mit zugreifen und... Dieters winkt heftig ab. Du kommst auf jeden Fall mit uns. Kabarett Rosiger Kürbis. Fasanenstraße, Treffpunkt der eleganten Lebewelt. Austern, Sekt, erstklassige Weine, tadellose Bedienung, diskrete Musik, hochkünstlerische Darbietungen, Bia Tartuffe. Selbst überfleißige Vorgesetzte dürfen von Untergebenen keinen Überfleiß verlangen. Und mürrisches Wesen lässt sich durch Arbeitsüberfülle erklären, aber nicht entschuldigen. Doch wir sollten Leute das einsehen, die nach der alltäglichen Arbeit ohne Buch und ohne ungelöste Frage schlafen gehen. Leute, die keine herbe Freundschaft ertragen, also nur mit Lohndienern verkehren. Der Frau Purmann laufen alle Dienstmädchen davon. Unzuverlässiges, anspruchsvolles, undankbares Pack. So hält Elfchen die große Wohnung und den komfortablen Haushalt eigenhändig in mustergültiger Ordnung, hantiert geschickt, nervös und emsig von früh bis spät herum. Heinz Purmann, Immobilien und Hypotheken, hat Hochkonjunktur. Häuser werden jetzt unbesehen telefonisch gekauft. Und der Chef? Mein armer Mann arbeitet sich zu Schanden. Er ist so gut. Und er gönnt sich nicht... Nein, er gönnt sich nie die Zeit, um auch nur einmal nachzuprüfen. Was tust du? Wie? Wozu? Was tun andere? Ist der Vorteil des einen etwa der Nachteil des anderen? Ließe sich das innere Gewissen vielleicht nach dem äußeren Erfolg bemessen? Es stünde einem abhängigen Dichterling übel an, seine um 30 Jahre älteren Mäzene belehren oder tadeln zu wollen. Als Elfchen Gustaven öffnet, prüft sie gleich seinen Anzug, bürstet seinen Rücken ab. Denn außer Henkelchen ist noch ein altes Frauchen zu Besuch erschienen. Gustav streicht sich vorm Spiegel die Haare glatt, was einem Versprechen gleicht, sich recht unkünstlerisch, solid und bescheiden zu geben. Welche Zeit, dieses Berlin! Wo sind die alten Handwerker hin? Die treuen Briefträger, die freundlichen Schaffner? Täglich Einbrüche, Mord und Totschlag. Keinem Herrn fällt es mehr ein, seinen Platz einer Dame zu überlassen. Und ein Gesindel treibt sich umher. Am schamlosesten treiben es die Weiber. Ach, liebstes Elfchen, das halten ihre Nerven nicht aus. Sie müssen ein paar Wochen nach Tirol. Ich kann ja nicht. Wer soll denn für Heinz sorgen? Er ist ja wie ein Kind und rackert sich ab wie ein Lastpferd. Und ist so dankbar. Freilich sehr verwöhnt. Nein, wie Sie es nur möglich machen, Frau Elfchen. An alles denken Sie, trotz der Hüftschmerzen. Und immer rührend besorgt, andere zu erfreuen. Die Danaa-Geschenke für die scheidenden Gäste stehen bereit. Selbstgebackenes und ein paar Kragen, die dem Heinz zu eng sind. Spät kehrt im Pelzmantel Herr Purmann stattlich heim, grüßt Gustaven königlich herzlich, lässt sich müde von Elfchen ein Bad herrichten und zwei Mitesser aus der Nase drücken, isst wortkarg von der auserlesenen Abendmahlzeit und nickt wenig überzeugt, als Gustav anfängt zu berichten, was er für neue Schritte unternommen habe, um endlich einmal eine feste Anstellung, irgendeine anständige, geregelte Tätigkeit zu erlangen. Denn das Dichten mag ja nebenbei recht. Elfchen legt ein großes Wort für Gustaven ein. Herr Purmann entnimmt seiner blühenden Brieftasche eine königliche Kleinigkeit und ist so taktvoll, sein Gute Nacht möglichst heiter zu wünschen. Denn innerlich sinkt seine Achtung, so wie sein Mitleid aufsteigt. Während er badet, traktiert Elfchen Gustaven mit Süßwein und Schokolade und kaut. Und schon lockert sich in Gustaven viel angesammelter, verhärteter Groll. Und weil Gütiges Gustaven geschwätzig macht, fängt er an, kindlichen Unsinn zu reden, auf den sie lachend eingeht. Das ist mir die aufrichtigste Manier, mich mit ihr zu unterhalten. Wie aus Treibhausluft tritt er ins Freie. Es übermannt ihn wieder tief traurig, dass er diesen nächststehenden Menschen gegenüber seine reinsten Gedanken in graue Lügen kleiden muss. Wie sonderbar. Die waren einmal jung. Wenn Frau Purmann ahnte, wie ihr heute der Kosename Elfchen steht. Zu dem Artikel Menschenfleisch in Ziegenleberwurst erfahren wir von zuständiger Seite. War schön, Dieters? Habt ihr das Hotel gefunden? Ach, wunderschön. Sehr schön. Obwohl es zu nichts gekommen ist. Das braucht's ja auch gar nicht. Wahrhaftig ein eigenartiges Weib. Dann ist sie plötzlich ganz Kind. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich ihr nur ein Spielzeug. Das Meer vor ihnen flutet und tutet, rattert und knattert, Autoreifen, Bahnpuffer. Pferdenasen und Deichseln greifen ineinander wie Zahnräder. Pünktlich durch die Menschenmenge naht Nuscha. Hallo! Eine uralte Dame bittet einen Schutzmann, sie nach dem anderen Ufer zu geleiten. Weißt du, diese Polizisten, das sind die Lotsen des Potsdamer Platzes. Gustav weiß, dass seine maritimen Vergleiche dem Freunde Vergnügen bereiten. Lassen wir uns doch vom Zufall treiben. Erstmal irgendwo ein ordentliches Mittagsbrot essen. Ja, ordentlich essen. Und wollen uns einmal vorsätzlich und bewusst ein wenig betrügen lassen. Die Untergrundbahn reißt den Dreibund mit sich fort. Dächer unter ihnen, Keller über ihnen. Stell dir vor, wie bei einer Entgleisung hirnverspritzt. Einmal stieg auch in Gustaven ein Misstrauen auf. Nuscha wusste, was eine Nutte bedeutet. An aufgerissenen Baustellen, an den Wunden der Stadt und in den Oasen der Straße, den Raseninseln, wo Wallwurz und Löwenzahn wuchern, dort offenbart es sich, dass unter dem Stein noch feuchte Erde dünstet. Aber liegt ein blutiger Leichnam quer über die Schienen oder bei eines Schaffners Witz über einen Lehrjungen, der mit einem roten Farbtopf hinpurzelt? Sie schwimmen in der hilflosen Weite neuer Straßen, lassen sich von winkligen Felsspalten verschlingen, schauen über Geländer in Tiefen, steigen Stufen, schreiten unter Brücken durch um Pfeiler und Streben herum. Die Wonne erfasst sie, mit der Kinder im Wirrwarr eines Baugerüstes klettern. Jetzt, Nuscha, werden wir uns noch wie Bücherwürmer durch ein für Kinder illustriertes Reallexikon winden, durchs Warenhaus. Du wirst noch alles haben wollen, wir sind darüber hinweg. Abends wählen wir zwischen dem Theater in der Königgrätzer Straße und einem Kinofilm zur Dirne um ein Diadem. Nuscha kaut auf offener Straße Äpfel und schweigt. Thank you. Mordkommission stellte Raubmord fest und beschlagnahmte einen Regenschirm und einen Handkoffer, der modernstes Einbrecherwerkzeug enthielt. Eine Belohnung von 10.000 Mark ist... Frau Gerätke hat eben sein Bett geglättet, das genau ein Viertel des Zimmers einnimmt. Da bricht Besuch herein. Gussi Feridell, Rostock, Warnemünde. Einst tägliche, jetzt auswärtige Freundin. Eine Kunstgewerblerin, die nicht mehr leidet, seit ihre drolligen Kaffeewärmer reißenden Absatz finden. Sie stellt ihre Berliner Freundin vor, ein... Fräulein Anna von Kamphusen. Wollen, gnädiges Fräulein, bitte dort auf dem weichen Stuhl? Der weiche Stuhl ist Herrn Gasteins Salon. Gussi erhält den hölzernen Dreiachtelbeinigen und Gustav selbst will auf dem Bibliotheks- und Speisesaal, nämlich einer großen Palminkiste, Platz nehmen. Aber es gelingt nicht. Erst müssen die Damen noch für eine Minute das Zimmer verlassen. Damit er den Tisch umdrehen kann. Feridell spricht noch wie die Luftbläschen in dem Aquarium am Zoo. Wie es ihm ginge. Gut. Na, na. Ob er fleißig schaffe. Sie hat mit Anna Einkäufe besorgt. Berlin ist gar nicht wiederzuerkennen. Um 12 Uhr wird Mutter Kamphusen beide mit eigener Equipage abholen. Auch Gustav soll mitfahren. Er ist zu Tisch zu Fabrikbesitzers geladen. Ob er noch immer keine Frau gefunden habe? Er scherzt verlegen. Merkwürdig. Fräulein von Kamphusen lacht kaum. Auch nicht über seine Winterfliege. Muska Kehlbaumi, nach einem Freunde benannt, der sie dressieren will. Aber einen hochmütigen oder prüden Eindruck macht Anna eigentlich nicht. Sie schaut mehr verdutzt. Vielleicht weltfremd. Ob das Licht den ganzen Tag über brenne? Ja, den ganzen Tag. Es gibt viele Wohnungen in Berlin, die Jahr aus, Jahr ein niemals Tageslicht, geschweige denn Sonne haben. Und wenn ihre Bewohner sich sonntags mit einem Buch in den Tiergarten setzen, dann haben sie Riviera-Gefühle. Gustav lässt sie aus dem Parterrefenster in den Hof blicken, den er so lieb hat, obwohl es eigentlich nur ein steinerner, verrußter Kamin ist. Aber aus dem Nachbarhofe ragen zwei Kastanienäste herüber, der eine über Fensterhöhe. Der spielt, wenn ein Lüftchen weht, mit 1000 grünen Fingern auf unsichtbaren Klavieren. All das scheint Fräulein von Kamphusen gar nicht zu rühren. Hohe, gediegene Stiefel trägt Anna von Kamphusen. Sie schmiegen sich glatt und sauber um die runden Beine. Was für Beine. So gediegene Beine. Aber sie könnte jetzt doch einmal ein gutes Wort finden. Auf Frau Gerätke und die Nachbarn wird die Equipage ihre Wirkung nicht verfehlen. Für Gustaven ist es dieser Zeit keine stolze Wonne, durch Volk zu fahren. Er späht auch nicht etwa nach Bekannten aus, die ihn zufällig bemerken und dann weiterberichten möchten. Außerdem weiß der städtische verkünstelte Geschmack, Ledergeruch und Kommissstiefel überhaupt nicht richtig zu würdigen. Auch Frau von Kamphusen hat bei aller Liebenswürdigkeit jene sonderbare Zurückhaltung an sich. Die Villa ist im Vorort gelegen, hat Einfahrt, Vestibül und Etagen mit vielen Spezialräumen. Aber die Bilder an den hohen Wänden weichen den Blicken aus. Der auserlesene Wein macht Gustaven redefroh, bis er gewahrt, dass Gussi und Anna seine wachsende Freimütigkeit besorgt verfolgen. Einmal, als der sympathische alte Herr Gustaven zutrinkt, es freue ihn stets, wenn ein Vaterlandsverteidiger sich in seinem Hause wohlfühlt, geht ein warmer Hauch durch den Speisesaal. Aber Gustav hat Schnupfen und vergaß sein Schnupftuch. Und ins Gästebuch, das man ihm vorlegte, schrieb er endlich: Das Leben ist, wäre schon bedenklich viel behauptet. Nun fragen Sie ihn, was das heißen soll. Kamphusens tun recht daran, so geradeaus zu leben und zu fragen. In seiner Bude, die ihm untertan und vertraut ist, legt Gustav den steifen Kragen ab und vergräbt sich behaglich geborgen in sein Bett. Anna von Kamphusen. Alle äußeren Sorgen zerfielen mit eins, wenn sie seine Frau würde. In Ruhe könnte er schreiben und Gutes tun und sie glücklich machen. Und eine kluge, nebenbei sehr, sehr nebenbei auch wohlhabende Frau, die alles versteht, der man alles sagen kann. Am Freitag wird Gustav die Anna und die Gussi spazieren führen. Wird es auch mit ihr so werden, wie es mit den anderen war? Dass sie in einer weichen Stunde dann seufzt. Könnte ich dir doch etwas sein? Und dann vollzieht sich allmählich, keltend, stetig das Durchschauen. Sie hat nie einen eigenen Gedanken, nie eine Überraschung. Oder sie ist nur Weib. Oder unordentlich. Das Durchschauen möglichst hinauszuschieben, darauf käme es vielleicht an. Jenes reizvolle Fremdsein genießen wie wunderstarre, kalte Sternennacht. Zusammengebundene Leichen, die gestern aus der Spree gelandet wurden. Die Zwergin Kosanko aus der Skalitzer Straße 210 und der wegen Sittlichkeitsverbrechen mehrfach vorbestrafte Rechnungsrat B. rekognosziert. Mein Privatehrenbürger von Berlin. Deine Billigung, der ich sicher war, bringt mich wieder in Form. Denn Purmans hatten mich im Mörser ihrer Geringschätzung mit dem Vorwurf der Unbeständigkeit total zermürbt. Dabei ahnte Elfchen nicht, dass ich außer den Fett- und Sahnetöpfen sogar noch eine reiche Bauerswitwe ausgeschlagen hatte, die Gutspächterin Frau von Sido. Was brauchen unsere Frauen von unserer Kunst zu verstehen, steht das? Ich ließ mich von der blanken Bäuerin in die Schweineställe einführen, wo es zur Fütterung klingt wie tausendfältig Rülpsen nach Kakao. Wir sind auch Boot gefahren. Und dabei habe ich das einzige tiefere Erlebnis gehabt. Nicht mit der Bäuerin. Die war albern, unecht. Aber Gänse beknabberten ein Paket, das auf dem Flüsschen trieb. Als ich die nasse Hülle neugierig aufzupfte, enthielt sie Druckbogen einer Kolportageschrift, immer wieder nur die Seiten 22 bis 29 und zwischen den mittelsten, ganz trocken gebliebenen, hing ein abgerissenes Stück vom Titelblatt, darauf noch zu lesen war: Lina Roma. Da habe ich nachgesonnen, wie das Paket in das Flüsschen geriet, und das schien mir nun ein Geheimnis. Ein Geheimnis auf dem Lande, wo man sonst alles übersieht und um jedermanns Treiben weiß. Und was bedeutet Lina Roma? Da fehlt was vorn und was hinten. Ich habe mir's ergänzt: Berliner Romane. Berliner Romane haben meist keinen ordentlichen Anfang und kein rechtes Ende. Übrigens, die Nuscha war auch mir nie wieder begegnet. Sehr schön so. Eine Erinnerung wie Jasmingeruch. Wohl war 2 Stunden von Sidus ab ein Städtchen zu erreichen, grünlich getüncht und mit verborgenen Turmspitzen. Auf dem Kirchhof im Efeu liegen Steintafeln wie gestaute Eisschollen und umgitterte Gräber wie Schiffe. Erzählt Frau von Sido von den Streiks oder den Straßenkämpfen im Zeitungsviertel, dann sollen ich und die Hausdame mit den Köpfen nicken wie Omnibusschimmel. Da habe ich gesagt, es sei gar nicht so schlimm gewesen. Immer nur 2 Tote. Und die Löcher in den Mauern habe man andern Tags wieder zugegipst. Das hat aber meine adlige Brot-, Bett- und Ofenherrin arg verstimmt. Nur noch einmal mit einer scheuen Saatkrähe habe ich über das aufgestocherte Berlin gesprochen, von den schreienden Rednern erzählt, über 100 Milliarden von Hüten und von den Matrosen auf Panzerautos, die die Häuser erbeben machten. Vom sektsaufenden Pöbelmund, den öffentlichen Diebesbörsen. Was fehlte zu ihren Millionen, zu ihren guten Büchern und Bildern, zu ihren traumschwarzen und pelzweichen Augen? Sie wusste ganz tief verschwommen zu philosophieren, aber ich saß dabei wie ein Klotz, sehnte mich nach Leuten, die ihren Geist verstecken. Und so fing ich an, mir eine manierliche, entblüffende Kündigungsrede einzustudieren, so im Sinne: Wie der Matrose sich immer wieder hinaus aufs tobende Meer sehnt, wie es der Deutsche, der einmal in Afrika gelebt hat, nimmer lange in der Heimat aushält, wie die Zigeuner. Aber dann bin ich ganz plump mit den Worten herausgestolpert: Entschuldigen Sie, morgen reise ich ab. Und nun umgaukeln mich wieder die Möglichkeiten Berlins. Nur du fehlst. Welche edeldenkende, energische, robuste Dame verhilft jungem, kriegsverarmtem Manne zu einem Paletot? Heirat nicht ausgeschlossen. Aber Herr Gastein, es fängt an zu regnen. Wollen wir uns nicht... Gustav! Mit Gussi und dem Fräulein von Kamphusen durchstreift Gustav das nächtliche Berlin. Er zeigt ihnen Gestalten, hübsche und hässliche und die unsicheren und speziell die komischen. Nachts kichert, rauscht und knistert es allenthalben. Und im Spuk werden dann zur Bühne alle die verwunschenen Winkel, wo tags die Hunde hinpinken. Herr Gastein, es regnet. Umso besser. Das schwemmt wieder Billiarden von Großstadtbazillen in die Schleusen. Wer sitzt dort unter der Litfaßsäule? Für wen halten Sie den? Den Mann? Nun, das ist ein armer Stiefelputzer. Ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht ein reicher Stiefelputzer oder ein Detektiv auf Posten. Mein Kleid ist hin. Ich bin total durchnässt. Blicken Sie auch mitunter nach oben. Dem lieben Gott und dem Mars viel näher als wir wohnen unlegitime Fürsten, ohne Gewissen, ohne Ehre und ohne Würde. Fräulein von Kamphusen spricht nur mehr mit ihrer Freundin. Gussi will versöhnen. Dort oben zweiter Stock, zweites Fenster von links. Hinter den erstklassigen Pensionsgardinen verbrennt ein gespannt lauschender Feinmechaniker Briefe. Kofferadressen, ja, Gegenstände. Morgen will er reich sein. Gestern hat er eine Witwe erdrosselt. Wen? Wieso? Woher? Ich weiß es nicht, aber man liest es doch täglich. Höre, Gustav, Nässer werden wir doch nicht. Wollen wir nicht endlich... Gut. Er führt sie in dunkle, bemalte Hausflure, über halsbrecherische Stiegen, in Hinterhöfe und überraschende Durchgänge. Dort im Stockwerk fädeln und stechen junge, verkümmerte Mädchen Tag aus, Tag ein, bis sie spitze Nasen bekommen und auf einem sauren Sparkassenbuch sterben. Die Direktrice geht nächste Woche mit einem fantastischen Hochstapler durch. Anna ist verstimmt. Indem Gussi vermitteln will, bekennt sie sich restlos offen zu ihm. Das rührt ihn. Dein abscheuliches Berlin. Wie ganz anders. Wie schön war es damals. Dort auf der Mole. Ja, Gussi, es war dort so schön, weil wir es hier ähnlichen Menschen erzählen oder verbergen würden. Im Spaß machen, Unsinn treiben, da hat seine rege Fantasie leichten Sieg. Wenn man Bauchreden erlernte, könnte man sich selber Rätsel aufgeben und beantworten oder sich mit sich streiten. So gewinnt er an und zurück. Als er noch Matrose war, hatten ihn die Mädchen an den Küsten lieb, weil er sich anders und lustig gab und nicht berechnend, sondern nur flüchtig vorübergehend erschien. Aber doch interessant? Ja, er wollte mit uns in einem ganz fremden Hause durch die Botenluke aufs Dach klettern, um uns die Berliner Alpen zu zeigen. Mit Gärten auf Holzzement und Gletschern, wo manchmal wilde Jagden stattfänden, bei denen herrliche kühne Verbrecher erschossen würden. So sind die Künstler. Ja, aber manchmal so merkwürdig. Fast unheimlich. Ich glaube, er ist nicht ganz richtig. Ich fürchte mich vor ihm. Amtsgericht 1 erlässt ein Aufgebot hinter 20 Verschollenen, deren Todeserklärung beantragt ist. Nur plaudern, das kostet ja nichts. Im Gegenteil, dann möchte sie noch Bohnenkaffee und Gebäck mit ihm teilen. Die Hure Biela. Und das auszuschlagen erfordert Überwindung von ihm, dem Hungergeschwächten. Wie ein von Märchen entrücktes lauscht sie seinen traurigen Gedichten, schreibt sie dankbar in ein fettiges Heft. Er sagt sie auch innig und echt her. Liegt doch hinter ihm eine stundenlange, bekümmerte Wanderung durch die Straßen, die er kennt, die ihn nicht kennen. Man hat sein Drama abgelehnt. Eine halbe Minute oder die Laune eines Lektors oder einer Gottheit weiser Beschluss. Zerpflückte ihm das Werk eines Jahres. Einen Tag, bevor seine besten Schuhe barsten. Erbärmliches Leder. Ahnt keiner, dass das, was in Haufs Märchen unsere Brust bedrängt und uns Güte ausweinen lässt, dass das heute unter Liftboys leben kann. Vielleicht jetzt augenblicklich in der Kakadu-Bar vor der Tafel mit den Renndepeschen zu finden wäre. Wer nur arbeiten will, Arbeit ist genug da. Herr Purmann hat das über ihn geschüttet wie heißes Blei. Aber Purmanns wissen es nicht besser. Das Glück hängt vom Gewissen ab, aber das Gewissen vom Verstande. Schuld, Irrtum, Glück, Zufall, Verantwortung, lauter durcheinander siedende Moleküle. Und denen, die Ruhm und Gold besitzen, nähert sich behaglich der Zufall und segnet sie. Und was uns vorzustellen gelingt, das sind wir auch. Und du, bleierner Gustav, wirst immer auf dem Grunde bleiben. Die Offizierschärpe und die Kriegsorden anlegen und dich bettelnd in der Wilhelmstraße aufstellen. Nein, das darfst du nicht. Außerdem werden dir gewiss schon andere mit dieser Idee zuvorgekommen sein. Und die Verbrecher? Vergreifen sich an den mittleren und kleineren. Denn die Tiergartenstraße schützt der Staat. Es ist seine Straße. Der Staat ist fett gemästet, ernährt sich nur mehr von jungen, zartesten Gemüsen. Wenn ich Präsident wäre, ich würde... Geschwätz! Woge prallt gegen Woge. Die Hochsee hat ihre Wunder, aber in die Tiefe muss man tauchen, sie zu heben, und man kehrt dabei leicht nicht wieder zurück. Andere bescheiden sich, dringen an der Oberfläche rasch vorwärts. Noch ein anderer erhängt sich. Das wäre etwas für dich, Gustav. Und deine paar Habseligkeiten alle testamentarisch dem einen Freunde vererben. Dass die Verwandten und Mäzene wenigstens einmal stutzen würden. Wer verdient das Leben? So aussichtslos. So hoffnungslos. Die Nummer des Autos war nicht beleuchtet. Die Leiche wurde dem Schauhaus zur Obduktion überwiesen. Gustav schlendert durch die Nacht. Darin von dunstigen Gespenstern überhuscht Lichter hängen. Und über den Straßen dahingleitend, goldstreuend, der um eine andere Welt wissende Blaufunke. Wie Gustav gekleidet ist, zu allem fähig, nichts gegen ihn einzuwenden, bemerkt er zufrieden, wie die Geheimpolizisten und andere Spione ihm ratlos nachblicken. Im Keller der Bananenliese oder unter der Falltür der grauen Frau öffnet sich ihm, dem bescholtenen Ringkämpfer, vertraulich die Chronik skandalös. Im rauchigen Keller von Luther und Wegner mischt sich der Artist Gustav Al-Ratschild unter eine bezechte Gesellschaft falscher Offiziere und falscher Schauspielerinnen. Und jemand bietet Gustaven 200 Mark an, wenn er nur in ein Telefon spräche. Hier Vorsteher Günther. Der Wagen soll am dritten Gleise warten. Und 3 Stunden lang für ein verschwiegenes Honorar ist er damit beschäftigt, ein vornehmes Haus in der X-Straße dauernd zu verlassen. Jedes Mal prallt er mit einem Herrn im Pelz zusammen, der dann ruft: Pardon, die Zeit macht einen nervös. Und jedes Mal antwortet Gustav dann: Eine Nase lässt sich immer wieder drehen. Und geleitet die Herren ins Parterre, wo ein Kügelchen über schwarze und rote Felder hüpft. Im Morgendämmern wie etwas ganz Sonderbares erhebt sich Vogelgeschwätz. Die Spatzen, die Nachtigallen der Stadt. Wovon ernähren sie sich in dieser brotlosen Zeit? Wovon ernähren sich? Arbeiter mit klappernden Kannen eilen, dicke Bündel farbloser Röcke schleppen Gemüsekörbe zur Markthalle. Das Volk der Angestellten schwärmt aus. Sklaven. Pedanten, die das Ende eines selbst gekauften Bleistiftes erleben und mit einer Art Heimatgefühl in die kahlen Büros ziehen. Müde, ohne ein Nachthemd einzuwechseln, singt Gustav in den süßen Eintagstod. Gute Nacht. LF, Café Josti, Freitag. Adresse wiederholen. Wichtig, Spurendank. Zürich entschlossen. Vorsicht. Postlager 27 am 12. Hey, hey! Psst, Wieger! Er sprengt einen kühnen Satz vom Auto-Omnibus. Das lernt sich hier. Ich habe Eile, aber ein Stück begleite ich dich. Wie geht dir's, Gustav? Manchmal. Heute hat Berlin einen Himmel. Ich bin dabei, meine Schulden zu bezahlen und zu schenken. Mein Drama ist honoriert. Ein guter Freund von mir hat es. Du hast viele gute Freunde? Mehr Freundinnen. Ich träumte gestern von dir, Gustav. In der Kirche. In welcher? Es sind ihrer viele hier. Manche so verbaut, dass man jahrelang täglich vorbeigeht. Übrigens, Gustav, ich bin verheiratet. Willst du morgen bei uns essen? Notiere unsere Telefonnummer. Es ist eine andere, eine kleine, kluge Frau, die Rotweingläser auf den sauberen Tisch zwischen den beiden parallelen Räkelpolstern stellt. Mietzko? Hm? Lasest du mein Manuskript? Ja. Manches verstehe ich nicht. Muss man denn? Kann man alles verstehen? Nein. Aber warum verschüttest du die Schönheiten? Trüffeln stecken immer tief im Dreck. Aber Stäfle, ich bin doch kein Trüffelschweinchen. Nein, aber ich schreibe doch auch kein Dreckchen. Es sind Fetzen. Aus Zeit und Ort herausgerissen. Nicht die gute, alte Zeit. Nicht Gulitsch an der Wipper. Das Band zerrissen und du bist frei. Ach, Mietzko, ich bin heute so glücklich. Ich habe mich von Purmanns losgesagt. Nein, nicht jetzt, da ich für 8 Tage Seligkeit bei mir habe, sondern vor dem, als ich keine Kohlen und kein reines Nachthemd mehr besaß. Aber Stäffle, so wie du mir die Leute gelobt hast, war es vielleicht doch etwas. Nein, Mizko, ich log dich an zu Purmans Gunsten, als ich erkannte, dass ich mich selbst belogen hatte. Soll ich mich um eine Erbschaft verkaufen? Aber was erlebtest du inzwischen? Mizko entzündet eine kleine Laterne mit Butzenscheiben. Frauenbeine schimmern durch ein warmes Violett. Es waren mancherlei Besucher bei mir, um ihre Sehnsucht nach München auszuschütten. Nach München jener Zeit. Jetzt lebt es sich stärker, gesünder und schneller in Berlin. Ja, Stäffle, ich habe auch wieder Romane erlebt seit du... Man entgeht ihnen nicht. Kehlbaum hat eine halbe Flasche Cordial Medoc über Berlin verschimpft, das keine Kultur habe. Nein, wenig. Es ist unübersehbare, unerschöpfliche, offene See. Also Weg, nicht Platz. Nur nicht das Wrack dort liegen bleiben, wo es verebbt oder zerschellt. Zuweilen landen. Sich träge, wonnig erholen, aber dann wieder hinaus. Hindernisse überwinden, ums Leben kämpfen. Alle Sinne stets wach und gespannt. Woge um Woge, Moment um Moment. Du verstehst mich. Man muss Berlin visionär genießen. Ja, es ist mehr. Manche reisen herbei, um sich darin zu baden oder auch nur zu waschen. Andern gelüstet nach abenteuerlichen Fahrten. Manche müssen untergehen. Prosit, Mizko. Wenn der Frühling die städtischen Anlagen beehrt, dann stehl ich mir einen Zweig, daran zarte gelbe Wollwürstchen hängen, die duften wie alles wird einmal wieder gut. Mizko will antworten. Da poltert die Tür schreckhaft. Und eine Handgranate. Lina Roma, nach dem gleichnamigen Roman von Joachim Ringelnatz. Erzähler: Michael Mendel. Gustav: Florian Lukas. Wieger: Ilka Teichmüller. Frau Purmann: Lena Stolze. Detasch: Vanja Müß. Nuscha: Mira Partike. Gossi Feridell: Britta Steffenhagen. Anna von Kamphusen: Bettina Kurt. Mizko: Eva Meckbach. Zwischenruf: Ulrich Hieber. Dietrich Petzold: Jens Bogedein. Dirk Reier. Ton: Kaspar Wollheim und Ulrich Hieber. Regieassistenz: Maja Markwort. Hörspielbearbeitung, Komposition und Regie: Thomas Gerwin. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015. Dramaturgie und Redaktion: Juliane Schmidt.